Your attention, please. This is the final call for LTU Flight 1551 with service to Dusseldorf. Immediate boarding at gate B 26. Bitte begeben Sie sich umgehend zu Gate B 26.